So präsentiert sich der Rundfunk in den ersten Jahren des Dritten Reiches. Die Propagandamaschine ist angelaufen. Reportagen vom Aufbruch des Volkes an allen Fronten, Hitlerreden, Goebbelsreden, Göringreden, Reden von Bonzen und PGs, Wichtigtouren und Langweilern. Dazwischen Musik, Unterhaltung, Sport und bis 1935 sogar noch Rundfunkwerbung.